Wofür kämpfen wir? Herausgegeben vom Personalamt des Heeres, Januar 1944. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008. Befehl des Führers. Der Führer, Hauptquartier, den 8. Januar 1944. Ich habe anlässlich der Übernahme des unmittelbaren Oberbefehls über das Heer zum Ausdruck gebracht, dass es zu den entscheidenden Schicksalsfragen des deutschen Volkes gehört, nicht nur auf allen Gebieten des militärischen Daseins, sondern vor allem in weltanschaulicher Hinsicht eine bedingungslose Übereinstimmung zwischen Staatsführung und Offizierkorps herbeizuführen. Dieser Krieg wird deswegen so erbittert und erbarmungslos geführt, weil er das entscheidende Ringen zweier völlig entgegengesetzten Weltanschauungen darstellt. Das deutsche Volk ringt heute um die Freiheit seines Daseins und seiner Lebensgestaltung und um seinen Lebensraum. Das fünfte Kriegsjahr findet uns und unsere Feinde auf dem Höhepunkt der militärischen Rüstung. Entscheidend für den Erfolg bleibt aber immer der Mensch, der Soldat, der Kämpfer. Wer den reinsten Willen, den tapfersten Glauben und die fanatischste Entschlossenheit in den Kampf zu werfen vermag, dem wird schließlich der Sieg gehören. Der Soldat und insbesondere der Offizier ist deshalb nicht nur Waffenträger der Nation, er ist in gleichem Maße auch politischer Willensträger seines Volkes. Ein Offizier, der seine Truppe nicht politisch erziehen und führen kann, ist in diesem Kampf ebenso viel am Platze wie ein Offizier, der in der Ausbildung oder taktischen Führung seiner Truppe versagt. Wertvollste Kräfte müssen verkümmern, wollte man die seelische Kampfkraft des Heeres nur auf blinden Gehorsam gründen, nicht aber auf eine das Woher und Wofür erkennende Kampfentschlossenheit. Das Buch »Wofür kämpfen wir?« soll dem Offizier Wegweiser für seine eigene weltanschauliche Ausrichtung und geistige Rüstung für die politische Erziehung und Ausbildung seiner Soldaten sein. Der Offizier muss auch auf weltanschaulichem Gebiet aktiver Vorkämpfer sein und seine Soldaten zu überzeugten und unüberwindbaren Kämpfern für unser großes germanisch-deutsches Reich im Sinne unserer nationalsozialistischen Weltanschauung erziehen können. Ich befehle daher, dass das in diesem Buch enthaltene weltanschauliche Gedankengut im planmäßigen Unterricht dem Soldaten überzeugend und mit allem Nachdruck nahegebracht wird. Diese politische Schulung ist ebenso kriegsentscheidend wie die Ausbildung an der Waffe. Die Kommandeure veranlassen, dass dieser politische Unterricht innerhalb der Ausbildung und auch im Einsatz den ihm gebührenden Platz einnimmt. Die Oberbefehlshaber überwachen die Durchführung meines Befehls. OKH HPA AG P2 Nummer 1.